Brigger Land blickte Jack Glover fassungslos an. Er irrte sich. Sie hatte nicht gewusst, dass sich unter der Maske des alten Jacks... Am nächsten Vormittag verabschiedete Lydia sich von Jean, die sie freundschaftlich umarmte, und fuhr dann mit Moron, dem Chauffeur, weg. Kaum war das Auto abgefahren, als Mr. Briggerland mit dem Motorrad hinterherfuhr. Jean kehrte zufrieden ins Haus zurück. Thank you.